1. Elia, der Thisbiter aus Gilead, erklärte hab, dass im Namen des lebendigen Gottes Israels in den Kommenden Jahren weder Tau noch Regen fallen wird, es sei denn, selbst Word ist ankündigen. 2. Daraufhin empfing Elia ein direkt Anweisung von Gott, die sein weiteres Vorgehen bestimmt. 3. Er sollte sich nach Osten begeben und sich im Bach Krit verstecken, der östlich des Jordans verläuft. 4. Gott versprach ihm, dass seinen Durst aus dem Bach stillen können das Reben beauftragt werden seien, in dort mit Nahrung zu versorgen. 5. Elia gehorcht dieser gottlichen Anweisung am Gehend, begab sich zum Bach Krit und schlug dort sein Lager auf. 6. Y angekündigt, brachten im die Reben regelmäßig morgens und abends Brot und Fleisch, waren der Bach im als Wasserquell diente. 7. Nach einiger Zeit versiegte das Gewasser jedoch vollständig, die der ausbleibend Regen zu einer allgemeinen Dürre im Land geführt hat. 8. In dieser Situation erging ernüt das Werk Gottes an Elia, im ein new Richtung zu weisen. 9. Erhielt den Befehl, nach Zarpath bei Seiden zu reisen, wo ein Witwe Dirch gottlich bestimmung für seinen Unterhalt sorgen sollte. 10. Als das Stadte von Zarpath erregt, traf tatsächlich auf ein Witwe, die Holt sammelte, und bat seinem ein Gefass mit Wasser. 11. Warend sie sich auf den Weg machte, rief nach und bat sie zusatzlich darum, ein Stück Brot mitzubringen. 12. Die Frau entgegnet jedoch verzweifelt, dass sie außer einer Handvoll Mehl und etwas all kein Vorrat mehr besitzen gire debe sie, letzt Mahlzeit vor dem Citron Hungertod vor zubereiten. 13. Elia beruhigte sie und wies sien, zu ist für in einen kleinen Fladen zu backen, bever sie die verbeleibenden Vorrat für sich und ihren Sohn verwend. 14. A versichter im Namen Gottes, das weder das Mehl noch das also nage gehen werden, bis der Ersent Regen wieder auf die Erde falle. 15. Die Frau Vertraut seinen Werten, handelte entsprechend und stellte fest, dass die Nahrung für sie all über einen langen Zeitraum ausreichte. 16. Tatsächlich erschöpften sich die Vorräten Mehl und all nicht, womit sich die Prophezeiung erfüllt, die Gott durch Elia ausgesprochen hat. 17. Kur sieht später erkrankt der Sohn der Witwe jedoch so schwer, dass sein Zustand lebensbedrohlich wird und schließlich aufhört zu atmen. 18. In ihrem Schmerz warf die Frau Elia vor, o sie gekommen, gotten ihr Sunden zu erinnern und de Dirch den Tod ihr Sohn zu verursachen. 19. Elia bat sie, in das kein zu übergeben, trug es in sein Zimmer im Obergeschoss und legte es dort auf sein eigenes Bett. 20. Wante sich im Gebeten Gott und fragte, warum dieses Unglück über die Witwe hier in Sprocken sie, die in so gastfreundlich aufgenommen hat. 21. Danach legte o sich dremel auf den Jungen und fleht Gott in Standigen, dem kein das Leben zurück zu geben. 22. Gott entsprach dem Flehen des Propheten, woraufhin der Atem in den Körper des Neben zurückkehrt und wieder lebendig wird. 23. Elia brach das Kind aus dem Obergeschoss hinunter zu seiner Mutter und verkündet a voller Erleichterung, das Sohn lebe. 24. Daraufhin bekannte die Frau, das sie nun zweifels frei erkennt, das ein Mann Gottes sie in die Botschaften, die verkündet, der Wahrheit entsprechen.